das Ophir ist zu schlecht. Goldhaus Ophir ist zu schlecht, weg und weg mit eitlen Gaben. Goldhaus Ophir ist zu schlecht, weg nur weg mit eitlen Gaben, weg nur weg mit eitlen Gaben. Weg nur weg mit eitlen Gaben, die ihr aus der Erde brecht, die ihr aus der Erde brecht, aus der Erde brecht. Jesus will das Herz haben. Das Herz habe, schenke dies, o Christenschar, Jesu zu dem neuen Jahr. Schenke dies, o Christenschar, Jesu zu dem neuen Jahr. Schenke dies, o Christenschar, Jesus zu dem neuen Jahr, zu dem neuen Jahr.